Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Seit fast einer Woche schon demonstrieren die Bauarbeiter der neuen Mall of Berlin am Leipziger Platz schon zusammen mit der FAU Berlin, um ihren gerechten Lohn zu erhalten. Subunternehmen hatten die Arbeiter aus Rumänien für 5 bis 6 Euro Stundenlohn schuften lassen und wollen jetzt nicht den vollen Betrag zahlen. Wir haben mit einem der Betroffenen gesprochen. Can you introduce yourself and like explain how this struggle here started? Kannst du dich vorstellen und kurz erklären, wie dieser Kampf angefangen hat? Yes, I am Roma Bogdan. I am from Romania and I come in Berlin to work with the promise we've received a contract to work and 5 euros per hour and a place where we can sleep and we can. Ich bin Drew Abudan. Ich bin aus Rumänien und bin nach Berlin gekommen, um zu arbeiten. Mit dem Versprechen, dass uns ein Vertrag gegeben wird, dass wir 5 Euro die Stunde kriegen und einen Ort zum Schlafen, den wir bezahlen können. Aber das ist nicht geschehen. Wir haben nur die Arbeit bekommen, nicht den Rest davon, wie zum Beispiel das Geld zurzeit und einen Platz zum Schlafen, den wir bezahlen können. Nachdem diese Typen aufgehört haben zu bezahlen, haben wir angefangen, nach unseren Papieren zu fragen und nach unserem Geld und uns über diese Verzögerung zu beschweren. Kein Geld, keine Papiere und wir haben angefangen zu protestieren. Als wir anfingen zu protestieren, sagten sie, wir sollen es stoppen. Stoppt es und in einigen Tagen bezahlen wir euer Geld. Aber diese Lüge ist nicht eingetreten. Danach machten wir einige Banner und machten einen großen Protest. Sie waren so aufgebracht darüber, dass sie anfingen, uns zu bedrohen, so wie, hört auf, unseren Namen zu benutzen. Zu dieser Zeit waren wir vielleicht 30, 40 Leute. Aber viele von denen hatten Angst, im Protest zu bleiben und sind gegangen. Einige mit einem kleinen Teil des Geldes, andere mit gar nichts. Aber wir hörten nicht auf. Die Leute, die jetzt hier sind. Wir hören nicht auf zu kämpfen und protestieren weiter. So haben diese Typen verstärkt angefangen, gegen uns zu arbeiten und uns zu bedrohen. Aber wir haben nicht aufgehört. Wir haben Alec und Lena getroffen, Freunde aus Deutschland, und sie haben uns geholfen, eine Lösung zu finden, um gegen diese Typen zu kämpfen und um in diesem Protest zu kämpfen. Sie haben die FAU gefunden und haben dann auch die Verbindung zwischen uns und der FAU hergestellt. Von dem Moment an, als wir die FAU getroffen haben, war unser Protest organisiert, gut organisiert und stark. Und jetzt fühlen wir uns sehr gut mit der FAU zusammen und auch in Sicherheit. Wir sind jetzt viele, die hier protestieren. Und die FAU hat das Wissen, wie man mit solchen Typen umgeht und sie lassen sich nicht einschüchtern von ihnen. Wir hoffen auf Besseres und wir hoffen auch, dass wir Unterstützung von den Leuten bekommen, weil wir nicht den Kampf gegen die Ausbeutung von Schwarzarbeit beenden können. Und wir hoffen auch, dass wir Support von den Leuten bekommen. Because we don't stop in the struggle against exploitation and black working. So what do you think? Like, you think this struggle will be in anyhow like successful at the end? That like the guy of the mall will be coming back to the contract and at least pay you? Or? Wird der Kampf erfolgreich sein? Wird der Typ euch bezahlen? Was denkst du? Was denkst du wird passieren? We don't expect to these guys to make contracts for us. Wir erwarten von diesem Typen nicht, dass er uns Verträge gibt. Aber wir erwarten, wir hoffen, mit diesem Protest unser Geld zu erhalten und auch gegen die Ausbeutung von Schwarzarbeit zu kämpfen. Und vielleicht haben wir die Unterstützung von den Leuten, sodass wir kräftiger werden in diesem Kampf. Und mit der FAU zusammen ist unser Ziel, solche Dinge in Zukunft zu stoppen. Um das Ende, das glückliche Ende, hoffen wir, unser Geld zu bekommen. Aber auch, um den Leuten deutlich zu machen, dass die Migranten hierher kommen, um zu arbeiten. Sie sind keine Sklaven. Die Menschen, die hier in Berlin arbeiten, sind keine Tiere, die nur da sind, Berlin zu entwickeln, Deutschland größer zu machen, Deutschland stolz mit seinen Konstruktionen zu machen, mit seinen Malls. Aber die Leute sollen wie Hunde arbeiten, wie Sklaven und dann nach Hause gehen ohne Geld. Und danach kannst du stolz darauf sein, was für ein schönes Land wir haben. Guck dir dieses Land an. Wir haben eine Menge Geld. Wir haben die größte Mall in Europa. Aber es wurde auf diese Weise erbaut. Und ich glaube, die Leute sind nicht einverstanden damit, was dieses Unternehmen tut. Ich denke, Deutschland, die ArbeiterInnen, die Menschen aus Deutschland sind nicht damit einverstanden, wie diese Typen das Land bauen. They are not agreed how these guys build this country.